13 Grad. Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Kultur. Aus den Archiven. Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Heute wird es spannend und etwas übersinnlich. Der Fall Justine, eine Durbridge-Parodie von Samuel Lowe, beschäftigt sich mit einem geheimnisvollen Juwelendiebstahl und dem Verschwinden der mutmaßlichen Täterin. Oder war doch alles ganz anders? Wenn das geklärt ist, geht es im zweiten Teil der Sendung um Gespenster. Und wenn wir dabei behaupten, und dennoch spukt's in Tegel, so der Titel der Erstsendung aus dem Jahr 1962, dann durchaus mit einem Augenzwinkern. Zunächst aber der Fall Justine, ausgestrahlt im RIAS am 10.02.1972. Viel Spaß dabei. Ruhig. Guten Abend, Freunde der Nacht. Für Justine hat die Nacht keine Freunde. Und wer ist das, Justine? Er fragt, wer Justine ist. Wundert dich das? Wundern? Alle werden es fragen, noch ehe die Nacht um ist. Wer ist Justine? Wie kamen die Diamanten in die schwarze Alligator-Handtasche? Wer war der Täter, der... Nicht so mitteilsam, Eddie. Nimm die kleine rosa Zunge in Acht. Du erinnerst dich doch an meinen Vetter Cecil. Sie haben ihn in Alkohol eingelegt und an die Anatomie verkauft, weil er... Schon gut, Dorothy. Wer weiß, was sonst aus ihm geworden wäre. Ich sage ja nur, dass der Schaffner der Linie 7 Justine um 21 Uhr am Eschenbusch aussteigen sah. 5 Minuten später begegnete sie einem rothaarigen Betrunkenen. Er wird sich nie an sie erinnern. Ich sehe nicht ein, was das Ganze... Natürlich. Das ist ja das Rätselhafte. Warum zum Teufel durchstrich Justine so allein die dunklen Alleen von Eschend? Warum blieb sie an der Gartentür von Dr. Dürrbrück stehen? Einsam, dieses Eschend. Exklusiv. Morsche Villen, rostige Gullis. Das alte Nervensanatorium. Vergittert wie der Kassenraum von Löb und Löb. Wenige Gaslaternen zwischen entlaubten Bäumen. Ja, an einer hat der Maler Blunke sich erhängt, 1920. Einer der begehrtesten Bilderfälscher, die... Was ist das? Oh nein. Was? Justine erblickt jemanden. Sie nimmt die... Fürchtet sie etwa... Was hat das zu bedeuten? Mord in Eschend? Und Sie, Sie wussten, Sie ahnten... Nichts wusste ich. Aber Eddie weiß viel. Vielleicht zu viel? Nicht mehr als... Aber ich sah den Brief. Was für ein Brief? Mit schräger Frauenhand auf dünnem gelbem Papier. Ringo wird es nicht sein. Forscht nach dem Papageien mit der Narbe. Eine primitive Irreführung. Lächerlich. Ich wette, alle Ratten im Keller das. Aber wir werden es ja erleben. Wenn auch vielleicht nicht wir alle. Was meinst du, Eddie? So erzählen Sie doch endlich der Reihe nach. Mit System. Ich denke, Sie sind Kriminalschriftsteller, Eddie. So gibt er sich aus. Mich hat er nicht überzeugt. Mich führt man nicht hinters Licht mit so läppischer Tarnung. Unfug. Ach, wirklich? Fragen Sie ihn doch mal, wie es kommt, dass er so schnell Bescheid wusste. 70 Minuten bevor die Polizei erfährt, dass die Lobkowitz-Diamanten gestohlen sind, weiß Eddie Ross, dass die Tänzerin Justine sie im doppelten Boden ihres Hutköfferchens hat. Ich bin nur eine alte Frau, die nicht aus den Karten lesen kann. Aber mich macht das stutzig. Ich war ausgegangen in jener Nacht. Es war ein Freitag. Ich suchte nun Zerstreuung eben. Auch ein Kriminalautor kann nicht alle Nächte am Schreibtisch sitzen. In Jackos Taverne lud ich einen beschäftigungslosen Tanzschullehrer zum Pernod ein. Und dann bezahlte ich einer bebrillten Studentin, die den ganzen Abend mit Fernsehbeliebtheitsumfragen zugebracht hatte, einen Käsesandwich und ein Bier. Hab schon bessere Alibis gehört in meinem Leben von Leuten, die gehängt worden sind, Eddie. Danach ging ich ins Mizurki. Und da sah ich das Glitzern in den Augen von Justine. Sie sang. Erinnerte mich in einer unbeschreiblichen Weise an Eartha Kitt, erinnerte sie mich. Aber ich hörte nur mit halbem Ohr hin. Ich sah das Glitzern in ihren Augen. Kiss on the hand may be quite sentimental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, but we all lose our charm in the end. But square cut or pear shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Das ist alles sehr schön und mag so sein oder auch nicht. Aber wir müssen jetzt in den zweiten Teil dieser Sache eintreten. Das Geheimnis des Dr. Durbrück. Ja, Justine fuhr also nach ihrem Auftritt im Mizurki zum Flugplatz und Sie, Eddie, fuhren ihr nach. Versucht es immer wieder, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich wusste nicht, welches Ziel sie hatte. Sie bestieg das Taxi. Am Lenkrad saß ein vollbärtiger Fahrer in rotkarierter Chicagoer Schlachterjacke. Halbbruder des Jongleurs im Mizurki. Was du dir alles behältst? Ich denke, sie hatte es dir angetan. Mit dem Glitzern in ihren Augen. Als wir zum Flugplatz einbogen, wurde ich misstrauisch. Glauben wir dir aufs Wort, mein Junge. Letzter Aufruf für Passagier Dr. Durbrück. Last call for passenger Dr. Durbrück. Dr. Durbrück, begeben Sie sich bitte umgehend zur Pass- und Zollkontrolle. Calling Dr. Durbrück. Und deine Schöne? Hat sie mit einem einzigen lasziven Augenaufschlag einen dieser kinderreichen Zollinspektoren knieweich gemacht? An alles dürfen Sie heran, Herr Inspektor, ob Sie wollen, möchten oder müssen, wie das Gesetz es befiehlt. Aber an den Hutkoffer nicht, Herr Inspektor, denn ein neues Hütchen. Ich sage nur Frühling auf der Wiese. Ein neues Hütchen ist das Teuerste, was eine Frau hat. Fasten your seatbelt. Die Rettungsvorschriften befinden sich in der Tüte hinter Ihrem Vordermann. Sollten Sie Rauschgift rauchen wollen, bitte nur in Zigaretten und Zigarren. Unsere Bordbar steht zu Ihrer Verfügung. Unsere Flugzeit wird heute Nacht 1 Stunde und 40 Minuten betragen. Sie wollen doch nicht ernstlich behaupten, dass so die unersetzlichen Lobkowitz-Diamanten aus dem Museum für die Geschichte der Prätionen... Ich war nicht sicher. Ich reiste einem gewissen Glitzern nach. Von einem logischen Verdacht, von handfesten Beweisen konnte keine Rede sein. Eine hellsichtige Ahnung war alles, was ich hatte. Neben mir zurückgelehnt saß ein Herr Tauchtong. Es konnte nicht lange her sein, dass er ein knoblauchgewürztes Gericht zu sich genommen hatte. Er entschuldigte sich. Vor jedem Flug esse er Knoblauch, weil Knoblauch alt werden lasse. Dann erzählte er etwas von einer Agentur und von Kurzwelle. Ein 60er, wie ich annehme, mit einem gelben, haarlosen Schädel. Und einer jadegrünen Krawatte. Ja. Drobilok Tauchtong, einer der reichsten Männer von Eschent. In derselben Maschine wie Justine, wie Eddie, wie möglicherweise Dr. Dürrbrück, vor dessen Gartentür heute Nacht Justine. Was für ein Zufall! Aber 2 mal 2 ist fast eine zu einfache Kombination. Was soll denn Tauchtong damit zu tun haben? Er vermittelt Liebe, stiftet Ehen, hat mir selber sein Geschäft... Ihre Whiskys, meine Herren? Ja, danke. Hat mir selber sein Geschäft erklärt. Mit einem kleinen schwarzen Kurzwellentransistor. Es war doch verboten, es stört die Flugnavigation. Prost. Wann hätte Drobilok Tauchtong sich um Verbote gekümmert? Tauchtong war arm. Jetzt ist er reich. Tauchtong funkt in Kontinente. Dame mit Dynamorente frei für Züchter in Australien. Einheirat in Viktualien. Graue Lady. Mit 3 Kindern möchte Erbschaftssteuer lindern. Philosoph mit Pokerschulden würde dumme Witwe dulden. Ölmagnat in 4. Ehe sucht erotisch gelbe Nähe. Rasse keine Bedingung, Einbildung genügt. Elektronische Impulssache. Computerliebe ersetzt Psychoanalyse. Libristik durch Statistik. Tauchtong funkt von Herz zu Herz. Nur Provinz hat Liebesschmerz. Jeder kann durch Ätherwellen Weichen seines Schicksals stellen. Unbesehenen Unbekannten funkeln heimlich Diamanten. Nähern Sie sich bald und leise. Tauchtong finanziert die Reise. Gewannen Sie den Eindruck, dass diese Justine und Herr Tauchtong einander bekannt waren? Standen Sie eventuell bei der Gepäckausgabe beisammen? Sie hat ihm nichts übergeben. Ich hätte es bemerkt. Mhm. Trug sie selbst das Hutköfferchen? Ich bin sicher, dass die Diamanten sich nicht mehr in dem Köfferchen befanden. Aber sie trug es selbst. Wieso sind Sie so sicher? Ich machte mich an sie heran. Die Nacht war nicht mehr jung, aber es war eine Nacht wie geschaffen, um auf einem roten Samtsofa einen dünnen Whisky zu trinken. Unglück in der Liebe zu bereden. Es war gar nicht Sonntag. Aber während sie sang, fandest du den Brief in ihrer Handtasche. Kann sein. Kann auch nicht sein. Es muss etwas zu bedeuten haben, dass sie sonntags nie sang. Und eben an diesem Sonntag wird sie vor der Gartentür des Dr. Dürrbrück ermordet. Sie hat Ihnen einen Hinweis gegeben, Eddie. Denken Sie nach. Eddie wird sich hüten, nachzudenken. Wenn er nachdenkt, weiß er, dass er verloren ist. Geben Sie sich keine Mühe, Dorothy. Es wird Ihnen nichts nützen. Die Fingerabdrücke beweisen, dass Sie der vollbärtige Taxifahrer in rot karierter Chicagoer Schlachterjacke gewesen sind, der Justine zum Flugplatz fuhr. Eddie weiß viel, doch nie genug. Und wenn mir auch bekannt ist, dass es sich bei Drobilok Tauchtong um Ihren geschiedenen Ehemann handelt, Dorothy? Und dass Dürrbrück und Tauchtong, Nachbarn in Eschent, ein und dieselbe Person sind? dass es gleichgültig war, in wessen Briefkasten Justine die Diamanten warf, wie Tauchtong es ihr in seiner angeblichen Kurzwellensendung aufgegeben hatte, die in Wirklichkeit eine verschlüsselte Mitteilung auf einer privaten UKW-Frequenz war. Wo sind die Diamanten? Davon sprechen wir noch. Hände hoch, Eddie. Hier wird nicht geschossen, Dorsey. Ich will ja nur, dass er nicht wegläuft, während ich ihm erkläre, wodurch er sich verraten hat. Er ist gar nicht so dumm, der Eddie. Es ist schon wahr, dass Tauchtong vor 40 Jahren mein Mann war und dass er und Dürrbrück ein und dieselbe Person sind. Aber weder er noch ich hätten einen so törichten Brief geschrieben wie den, den uns Eddie hier zitiert hat. Erinnern Sie sich? Ringo wird es nicht sein, forscht nach dem Papageien mit der Narbe. Nur ein Kriminalschriftsteller kann dergleichen verfasst haben. Das ist das eine. Aber dann, Eddie hat noch einen typischen Verbrecherfehler gemacht. Da bin ich ja nun wirklich gespannt. Eddie hat herausgefunden, dass ich der vollbärtige Taxichauffeur im Schlachterhemd war. Okay. Das bedeutet aber auch, dass ich ihn beobachtet habe. Er trug immerzu eine dunkle Brille. Mit dieser dunklen Brille konnte er niemals das Glitzern in den Augen Justins bemerken, das ihn angeblich auf ihre Spur gebracht hat. Ich hatte ihn deswegen schon von vornherein im Verdacht. Das ist unfair. Also wir stehen vor zwei ungelösten Fragen. Wo sind die Diamanten? Wer ermordete Justine? Wieso hatten eigentlich Sie, Dorsey, in jener Nacht als Taxichauffeur Maske gemacht? Sie fuhren nach dem Auftritt Justines ans Mzurki heran, just in dem Augenblick, in dem Justine es verließ. Alles spricht dafür, dass sie aus Zufall das falsche Taxi bestieg. Aber sie hatten Glück. Eddie folgte ihr auf dem Fuße und gab ihnen Anweisung, Justines Taxi nachzufahren. Sie kamen fast gleichzeitig am Flugplatz an. Nicht nur Eddie, auch Sie, Dorsey, überhörten Justines Flirt mit dem Zollinspektor. Also waren auch Sie ihr zu einem Zeitpunkt auf der Spur, als der Polizei der Diebstahl der Lobkowitz-Diamanten noch unbekannt war. Damit nicht genug erfahren wir, dass Ihr ehemaliger Gatte Drobiluk Tauchtong, ein Mann, der mit dem auf dem Flugplatz aufgerufenen Dr. Dürrbrück wahrscheinlich identisch, zumindest aber dessen Nachbar in Eschend ist, sich im gleichen Flugzeug befindet wie Justine. Und vor seiner Tür wird Justine heute Abend umgebracht. Manche haben das dunkle Gefühl, dass der Schlüssel bei diesem Dr. Dürrbrück liegt. Wie verbrachten Sie jenen Abend, Dorsey? Sie schulden uns eine Antwort. Mit Babysitting bei meiner Freundin Almacia. Sie spielen ja so viele gute Filme im Augenblick. Da war sie ins Kino gegangen. Allein? Was geht dich das an? Almacia ist verheiratet. Sie braucht keine Freier von deiner Art. Ja, verheiratet mit dem Nachtwächter im Museum für die Geschichte der Preziosen. Ein überraschend intelligenter, rothaariger junger Mann, der bei Tage ein Taxi fährt. Als die hübsche Almashia aus dem sogenannten Kino kam, brachte sie dir eine kleine Bonbonniere mit. Aufmerksamkeit für die Babysitterin. Und weil du nachts so schlecht schläfst, tatest du deinen Freunden gleich noch einen Gefallen. Die Nachtablösung des Taxis war krank. Und ich schlafe nicht nur schlecht, ich fahre auch für mein Leben gern Automobil. Aber natürlich kann Brut nachts nicht offiziell eine alte Schachtel wie mich ans Steuer lassen. Wer ist Brut? Almachias Mann. Der Nachtwächter im Museum für die Geschichte der Preziosen. Du gabst, wie ich annehme, dem Baby einen Gute-Nacht-Kuss? Aber natürlich. Das ist ja wirklich mal ein reizendes Kind. Und fuhrst in der rotkarierten Schlachterjacke vollbärtig mit der Bonbonniere zum Mzurki. Du hattest das Pech, dass ich auf die Sekunde genau ein anderes Taxi für Justine vorschickte und dann selber bei dir einstieg. Auf der Flugplatztoilette verwandeltest du dich in einer Affeneile in die alte Dorothy, aber ich stand die ganze Zeit dicht bei Justine und so hattest du keine Chance, ihr die Bonbonniere zu übergeben, denn nun hattest du Lunte gerochen. Du ließest in letzter Minute, als die Passagierliste nicht mehr gescheckt wurde, wahrscheinlich hast du dich als seine verzweifelte Frau ausgegeben, den Passagier Dr. Dürrbrück aufrufen, um Tauchtong ein Zeichen zu geben. Dr. Dürrbrück, begeben Sie sich bitte umgehend zur Pass- und Zollkontrolle. Das sagte Tauchtong, dass die Sache schiefgegangen war. Er fuhr es noch einmal, als Justine unnatürlich laut dem Zollbeamten weismachte, ein neues Hütchen ist das teuerste, was eine Frau hat. Da Tauch Tong Angst hatte, auch selber beschattet zu werden, erzählte er mir im Flugzeug unaufgefordert von der angeblichen internationalen Ehevermittlung durch private Kurzwelle. Tatsächlich hat der Justine auf dem UKW-Miniatursender zugleich durchgegeben, dass die Diamanten in Gefahr waren. Unbesehenen Unbekannten funkeln heimlich Diamanten. Folglich sind die Diamanten weder in Justines noch Tauchtongs Besitz gelangt. Möglicherweise sind sie noch in der Bonbonniere, die Alma Chia angeblich für Dorsey aus dem Kino mitgebracht hatte. Das ist nicht alles. Wenn Brut und Alma Chia nicht wissen, dass Dorsey die Diamanten Justine nie übergeben und Tauchtong sie nie erhalten hat, Tauchtong, der Brut und Alma Chia auszahlen soll, haben dann nicht beide ein Motiv, Justine vor der Haustür Tauchtongs umzubringen und die Diamanten an sich zu nehmen? War der rothaarige, betrunkene Eschent, den Justine heute Abend begegnete, vielleicht Brut, der sich betrunken gab? Um sich auffällig zu machen? Oder warum? Du weißt zu viel, mein Junge, um unschuldig zu sein. Das ist nicht wahr. Die bebrillte Studentin in Jackos Taverne, die ich zu einem Käsesandwich und einem Bier eingeladen hatte. Nachdem sie den ganzen Abend mit Fernsehbeliebtheitsumfragen verbracht hatte. Ja, sie ist wie du Babysitterin bei Brut und Alma Chia gewesen. Sie hat mehr mitbekommen, als ihr ahntet. Was sie nicht selber hörte, erfuhr sie von dem Vierjährigen. Er liebt das Telefon und wiederholt alle Gespräche wie ein Papagei. Hat das Kind vielleicht eine Narbe? Am linken Knie. Ringo wird es nicht sein. Forscht nach dem Papageien mit der Narbe. Also stahl sie die Diamanten, als ich die Bonbonniere Brut und Alma Chia zurückgegeben hatte? Und gab sie dir, der du nie aufhören kannst, den Mädchen nachzusteigen. Aber warum musste sie diese singende Justine umbringen? Das verdirbt mir die Stimmung. Keine Sorge, Justine lebt. Ich habe damit gerechnet, dass ihr euch gegenseitig beschuldigen und hier im Radio hineinreiten würdet, denn ein Motiv für Mord hatte keiner von euch. Brut stahl die Diamanten, Alma Chia brachte sie in der Bonbonniere zu Dorothy. Dorothy brachte sie zum Zurki. Da Justine nicht in ihr Taxi stieg, konnte Dorothy sie nicht übergeben. Also konnte auch Dorothys ehemaliger Mann Tauchtong sie im Flugzeug nicht übernehmen. Dorothy brachte die Diamanten zurück zu Brut und Alma Chia, wo Eddies Freundin, die andere Babysitterin, sie für Eddie stahl. Die einzige Frage, die noch offen bleibt, ist, wieso das alles so kompliziert gemacht werden musste und warum ihr euch duzt. Das ist das Geheimnis des Dr. Dürrbrück. Sei nicht ungezogen, Eddie. Wir haben verabredet, dass du dich als mein Neffe ausgibst. Aber Tauchtong und Dürrbrück waren damals nicht ein und dieselbe Person, Tante. Das ist kein Grund, mein Sohn, mit Hilfe einer bebrillten Studentin Diamanten zu stehlen, die ich und meine Freunde, von meinem lieben Tauchtong zu schweigen, mit so viel Gewinn hätten verkaufen können. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, but we all lose our charm in the end. But square cut or pear shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Das war der Fall Justine. Fast ein Dürrbrütsch. Mit Samuel Loh alias Gerd Günther Hoffmann. Regie Horst Kintscher. Damit, wie versprochen, zu den Gespenstern. Am 28. April 1962 behauptete der Rias, und dennoch spukt's in Tegel. Horst Eifler und Ruprecht Kurzrock suchten Übersinnliches im Äther und sie wurden fündig. Knapp 30 Minuten Spuk, nicht ganz ernst gemeint, hören Sie selbst. In den Amtsbereich des Stadtrates für Volksbildung, Herr Zülker, in Ihr Aufgabengebiet fällt auch die Frage, die wir Ihnen gerne stellen würden. Wann hat es in Tegel zum letzten Mal gespukt? Zu der Zeit, bevor Goethe einmal hierher kam. Es war vor Goethe doch die Aufklärungszeit. Und da glaubte man, dass wenn der Mensch erstmal über alles Mögliche aufgeklärt ist, dann er sich immer wieder verbessert. Und in Zukunft gibt es dann nur noch so Übermenschen und vollendete Menschen. Das war die damalige Meinung. Und da hinein passt ja doch nun eigentlich ein Spuk gar nicht. Ja, aber die aufgeklärten Geister glaubten wohl nicht an Spuk, aber alle waren ja damals noch nicht aufgeklärt. Ja, aber in Tegel hat es dann gespukt und die Aufklärer meinten wirklich, das könnte gar nicht wahr sein. Und sie haben sich dann eines Tages nach Tegel hinbegeben und in dieses Haus sind sie hineingegangen. Und es hat dann trotzdem gespukt, obwohl sie als Aufklärer nicht daran glauben wollten. Aber im Hintergrund stand eine hübsche Geschichte. Da war nämlich ein Jägerbursche und der wollte sein Liebchen gerne heiraten und der Konsens war nicht zu erreichen. Und da hat es dann mächtig gespukt in diesem Jägerhause. Da rollten nachts die Donner und die Scheiben klirrten und furchtbares Getöse entstand, sodass allmählich der Vater, der die Einwilligung geben sollte, weich wurde und man brachte ihm nahe, ja, wenn die Tochter erst mal verheiratet wäre, könnte es vielleicht anders werden. Und dann gab er die Erlaubnis und prompt hörte das Spuken auf. Und nun sagte ich vorher Goethe. Mhm. Goethe kam doch dann eines Tages nach Tegel auf seiner Reise und hörte auch von dieser ganzen Geschichte und auch davon, dass die gelehrten Professoren sich überzeugt hatten, dass es doch gespukt hat, aber sie konnten es noch immer nicht erklären, wieso und warum. Und da hat er das doch in seinem Faust verwertet. In der Walpurgisnacht heißt es, wie heißt es da doch schnell? Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel, wir sind so klug. Damit meint er die Aufklärung. Mhm. Und dennoch spukt's in Tegel. Es hat wieder einmal, meine Damen und Herren, melden wir uns aus unserem Studio X mit einem Spezialnachtprogramm für Kenner. Und trotzdem erwarten Sie von uns keine Sensationen. Wir alle wissen ja als aufgeklärte Menschen des 20. Jahrhunderts, dass es keine Geister gibt. Hinzu kommt, dass auch diese Sendung aus unserem Studio X wie alle anderen nicht ernst zu nehmen ist. Begegnungen, Gespräche und Interviews mit Geistern. Beginnen wir mit einer einfachen Überlegung. Sie alle sind sicher schon einmal durch einen dunklen Wald gegangen. Bäume, Schatten, vielleicht wispernde Stimmen. Ihnen war unheimlich. Warum? Sehen Sie, und deshalb haben wir unser Studio X heute Abend einmal in den Wald verlegt. Es handelt sich um Mischwald. Und das hat es uns ermöglicht, unser Mikrofon an einer schönen, belaubten Stelle aufzubauen. Schön, soweit man bei der hier herrschenden Dunkelheit über schön oder nicht schön urteilen kann. Weit und breit keine Menschenseele. Wir müssen uns aber an dieser Stelle bei der historischen Abteilung des Orthopädischen Museums zu Bielefeld recht herzlich bedanken. Von dort nämlich wurde uns ein wertvoller alter Galgen eines der berühmtesten niedersächsischen Galgenbauer des ausgehenden 13. Jahrhunderts zur Verfügung gestellt, um die Atmosphäre stimmungsvoll zu ergänzen. Eine wertvolle spätstaufische Arbeit. Der Gehängte stammt vom SV Harmonika 7071. Was ist denn da los? Der erste Gast in unserem Studio X ist bereits eingetroffen. Es handelt sich um... Ja, aber Kinder, erst wollen wir doch mal die Tür schließen. Oft zitiert, seltener allerdings wirklich angetroffen. Nun sind Sie bei uns und ich darf Sie begrüßen und Sie gleich zu Anfang fragen, wie denken Sie über Geister? Wissen Sie, nach meiner Überzeugung ist das alles Unsinn. Auch das, was da in dem Interview am Anfang Ihrer Sendung gesagt wurde, trifft ja nicht den Kern der Sache. Was heißt denn schon Spuk, ja? Wenn alte Stühle knarren? Ich meine, ich weiß schon, dass Sie sich darüber lustig machen wollen, aber man muss das mal ganz ernsthaft sehen. Geister gibt es nicht. Es gibt Tatsachen, es gibt, na sagen wir mal, Einbildungen. Aber wenn man solchen Sachen mal auf den Grund geht, lässt sich das alles auf ganz natürliche Weise erklären. Und Swedenborg? Aber das sind doch alte Geschichten. Das kann man doch heute alles gar nicht mehr nachprüfen. Aber immerhin war Swedenborg ja zunächst ein ganz rationaler Kopf. Ja, ich weiß. In erster Linie Mathematiker und Naturwissenschaftler. Bergassessor. Die Erfindung der Rollenmaschine, mit der er die Boote für Karl XII. Über Land transportiert hat, für die damalige Zeit eine ganz erstaunliche technische Leistung. Also doch ein ganz moderner Kopf. Natürlich. Oder drehen Sie die Sache um. Nehmen Sie jemand wie Friedrich Joachim Lang. Er fängt genau dort an, wo Swedenborg aufgehört hat. Aber dann die Berufung nach Königsberg. Der Einfluss Kants... Na, bei Kant würde ich vorsichtig sein. Die Träume eines Geistersehers von 1766. Aber das ist doch Rankenwerk. Bleiben wir mal bei Lang. Die Dispute am preußischen Hof mit Maupertuis, dem Berliner Akademiepräsidenten, oder mit D'Alembert und dann die Erfindung der Bilanzmaschine. Da ist nichts mehr mit Geistern, da geht es um Summen, nicht um Gut und Böse. Na, und Sie selbst? Ja, bei mir ist das etwas ganz anderes. Ich bin ja tatsächlich ein Geist. Ja, na eben, Sie werden ja auch überall zitiert. Auf jedem Kongress, auf jeder Tagung ist ja nur von Ihnen die Rede. Der Geist des Abendlandes. Ja, doch. Der Geist des Abendlandes. Der Geist des Abendlandes. Aber wissen Sie, wozu das verpflichtet? Überall sein, immer überall sein, menschlich sein, Vernunft, Vernunft und immer nur Vernunft. Nicht einmal richtig spuken können, dabei habe ich doch so schöne Totenköpfe. Aber nein, Kunst, Kunst, immer nur Kultur. Und dabei gibt's doch so himmlischen Kitsch. Und nie einen freien Sonntag, das geht schon morgens los. Ideal, immer nur Ideal. Dabei esse ich so gerne Eisball. Och, wissen Sie, wo ich hänge? Ich hänge mir selber zum Hals heraus. Abendland, Abendland, Glauben Sie, dass es Geister gibt? Überirdische Geister? Ja. Naja, wissen Sie, ich meine, das ist irgendwie eine Frage des Aberglaubens oder der Einbildung. Naja, ich meine, man weiß es nicht direkt, nicht? Also als älterer Mensch neigt man vielleicht eher dazu, aber der Wirklichkeit entspricht das nicht. Ich meine, die älteren Herrschaften, unsere Eltern, haben ja so manchmal vom Geisterspuk geredet. Wenn sich zum Beispiel eine Eule im Schornstein niederlässt oder einnistet. Nein, Geister nicht. Haben Sie das so war vielleicht vor 1000 Jahren mal, nicht? Ach, na, wer daran glaubt? Es gibt ja immer Menschen, die sehen an allem etwas, aber wer real denkt, glaube ich nicht. Geister? Nein, das glaube ich nicht. Ja, höchstens schwache Geister. Hallo? Ist dort jemand? Hallo? Sie fühlen sich wohl sehr sicher, wie? Wie bitte? Wer ist denn da? Sie haben wohl vor nichts Respekt, was? Wer ist denn da? Ich wollte mit Herrn Kaputtke sprechen. Ach, da ist einer, der will Herrn Kaputtke sprechen. Sonst haben Sie wohl nichts zu sagen. Was ist denn da los? Wer sind Sie denn überhaupt? Sie fühlen sich wohl sehr sicher. Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig geworden? Ich nicht. Also dann verbinden Sie mich jetzt gefälligst mit Herrn Kaputtke. Der ist ja noch ganz schön munter. Mit wem reden Sie denn da? Wer sind Sie denn überhaupt? Das hat Ihr Herr Kaputtke auch gefragt. Wieso? Was ist denn mit Herrn Kaputtke? Der will wissen, was mit Herrn Kaputtke ist. Was ist denn hier los? Wo sind Sie denn überhaupt? Hier. Ganz dicht neben Ihnen. Drehen Sie sich doch mal um. Oder haben Sie Angst? Nein. Nein. Nein! Das Wasser! Mach dir noch um Gottes Willen das Hemd auf! Leg dich doch dahin! Hier rüber, komm, Vorsicht! Nicht doch! Im zweiten Teil unserer Sendung, meine Damen und Herren, bringen wir Ihnen zunächst ein Exklusivinterview der British Broadcasting Corporation aus London. Wie Ihnen ja zweifellos bekannt sein dürfte, gibt es in England wie auch in Schottland noch recht viele Geister. Mit einem von Ihnen hat ein britischer Kollege für uns ein Gespräch geführt. Ich berichte vom London in den Schächten und Tunneln tief unter der Erde. Die Untergrundbahn schaukelt die Londoner zum Feierabend nach Hause. Als heller Lichtstreif eilt der Zug durch die Tunnellandschaft. Aufgereiht auf den Sitzbänken fahren die Londoner ihrem Ziel entgegen. Hinter der Abendzeitung verstecken sich die meisten. Über der Zeitung schaut bei den Herren nur die feierliche schwarze Melone hervor. Gegenüber schlägt eine junge Dame ihre schlanken Beine übereinander. Eine behaglich dreinschauende Hausfrau mit Einkaufstasche rechnet angestrengt nach, was sie ausgegeben hat. Alles ganz normal, wie an jedem Abend in der Untergrund zu dieser Stunde. Nur der Herr neben mir, in altmodischer, weiter Pelerine, nicht mit Melone, mit Schlapphut, macht mich unruhig. Sein scharfer Blick aus schwarzen Augen, aus fahlem Gesicht, das ein prächtig gepflegter, dunkler Bart verziert, fixiert mich peinlich. Ich habe das Gefühl, als wollte er mich ansprechen. Guten Abend, mein Herr. Bitte? Aber seien Sie doch bitte nicht so nervös. Sie sind ein unruhiges Kind Ihrer Zeit. Verzeihung, aber kennen wir uns? Sie kennen mich besser, als Sie glauben. Mein Name ist Dickens. Mein Name ist... Ersparen Sie sich die Vorstellung, mein Herr. Ich bin an Ihrem Namen gar nicht interessiert. Sie schauen ohnehin so wenig anders als die anderen alle aus in diesem Zug und hier in dieser Stadt. In dieser Zeit. Mir scheint, ein jeder möchte wie der andere sein. Ein jeder träumt den gleichen Flittertraum vom schnellen Glück. Seltsam, mein Herr. Sehr seltsam. Ich verstehe Sie wirklich nicht. Aber sagen Sie... Bitte keine Fragen stellen, mein unbekannter Freund. Das Fragen müssen Sie mir überlassen. Denn ich bin schließlich Journalist. Ach, Sie sind auch... Und auf dem Weg zu meiner Redaktion. Und für welche Zeitung schreiben Sie, wenn ich dennoch fragen darf? Für den News Chronicle natürlich. News Chronicle? Den gibt es doch gar nicht mehr. Den hat vor ungefähr einem Jahr die Daily Mail verschluckt. Was Sie nicht sagen. Sehen Sie, das wusste ich gar nicht. Aber Sie sagten doch, Sie seien am News Chronicle. Natürlich. Und noch immer... Schauen Sie mich nicht so entgeistert an. Sie werden mir unheimlich. Es ist ja gespenstisch. Ich sagte Ihnen doch, mein Name ist Dickens. Charles Dickens? Charles Dickens, mein Herr. Und ich wollte einmal nachschauen, wie mein London heute aussieht. Wenn ich Sie dann doch fragen darf... Ich sagte Ihnen schon, Fragesteller und Reporter bin ich. Charles Dickens, ich bin auch Reporter. Bei welcher Zeitung? Bei keiner Zeitung. Beim Rundfunk. Wie war das? Beim Rundfunk. Was ist das? Was ist? Nun, Rundfunk, ein Apparat der Informationsübermittlung über Ätherwellen. Wellen, Telegrafie, das hat sich gewiss der junge Baron Reuter ausgedacht. Ganz so ist es nicht. Ich will von solchem Firlefanz nichts wissen. Firlefanz? Ja, haben Sie unsere neuen Wolkenkratzer gesehen? Unsere neuen Wohnblocks? Oh ja, ihr habt die Armut besiegt. Und Klein Dorrit finde ich nicht mehr im Armenhaus. Ist das nicht gut? Entsinnen Sie sich noch an Ihre Leiden? Sehr fein habt ihr das gemacht. Nur Vorsicht bei der Weltverbesserung. Nun aber trotzdem noch, Charles Dickens, Sie werden verstehen... Sie wollen wissen, wie ich hierher komme. Leibhaftig und mitten hinein in unsere Zeit. Ein Sohn Britannias, der an Gespenstern zweifelt. Ein kapitaler Witz. Natürlich zweifle ich nicht. Ich möchte es auch nicht hoffen. Wir Engländer nehmen unsere Gespenster ernst. Und wenigstens daran hat sich nichts geändert seit meinen Tagen. Soweit das Gespräch aus London. Begleiten Sie uns nun auf einen Sprung nach Paris, wo die Haute Couture in diesen Tagen die neuesten okkulten Kreationen präsentierte. Es berichtet die ständige Modeberaterin des Studio X, Madame Gervaise Asmodée. Was trägt man heuer als gut gekleidetes Astralwesen? Nun, da gibt es einige Überraschungen. Will man es auf einen Generalnenner bringen, so muss man sagen, es ist alles kleidsamer geworden. Vorbei mit den Corsagen aus glühendem Blei, mit den rostigen Kettenhemdchen, den Fuchseisen und Fußangeln. Auch den Kopf unter dem Arm sieht man nur noch sehr selten. Stattdessen leichte, lichte Algenensembles, sehr viel Spinnweben, meist in fluoreszierendem Schimmelgrün, dazu sehr aparte Schwefelmäntel, die locker, fast fließend fallen und kaum noch stinken. Hier zum Beispiel, ganz schlicht, das Modell Sommergerippe aus einem nichts von durchscheinenden Knochen, sehr gewagt. Vor allem das Dekolleté, das bis zum Brustbein reicht. Für den abendlichen Empfang Brockengrusel, ganz mit lebenden Brüsseler Spinnen besetzt. Eine entzückende Schöpfung, aber nur für sehr, sehr schlanke. Der sportliche Typ dagegen wählt vielleicht das Komplett Themsefrack. Großzügig verarbeiteter Kunstschlamm mit herrlich glänzendem Molchbesatz und einer schicken kleinen Rattentasche. Dazu ein käses Quallenhütchen. Überhaupt. Die Accessoires, sie spielen in dieser Saison eine Hauptrolle. Fledermausschirmchen, Tarantelmedaillons, Tausendfüßlerpumps, lange Brennnesselhandschuhe. Ach, man kann sich gar nicht satt sehen an den attraktiven Strichninschnallen. Die Augen fallen einem aus dem Kopf und selbst dafür gibt es etwas. Ansprechende Augenfutterale in Schießbaumwolle. Quittegelb, aschgrau und blau angelaufen. Halslos ist gar nicht mehr gefragt, aber vierarmig, sechsbeinig. Auf der Party werden sie einfach in den Schirmständer gestellt und der Fall ist erledigt. Nun, in der mehr konservativen Herrenmode gibt es nicht viel Neues. Für den Abend bleibt man bei der tragbaren und repräsentativen Ritterrüstung nur ganz gelegentlich als Einreiher mit Panaritium und Reizverschluss. Die Sensation der Saison wird zweifellos Hippe sein. Eine Kreation von Dingler. Ein großes Abendkleid, ganz aus Morbid, hochgeschlossen, mit Würgmalen, echt beklemmend, einfach atemberaubend. Aus Paris hörten Sie Gervaise Asmodée. Die Herren werden mit Recht fragen, wie es denn eigentlich um die juristische Seite des Übersinnlichen bestellt ist. Begegnungen, Gespräche und Interviews mit Geistern, das ist ja das Thema unserer Sendung. Ein Thema der Entscheidung. Entscheidungen aber, das wissen Sie so gut wie wir, kann man heute im Grunde nicht mehr ohne juristische Hilfe bewältigen. Auch das Studio X hat natürlich einen ständigen Rechtsbeistand, den wir um Auskunft über die Rechtslage beim Umgang mit Geistern baten. Um einen konkreten Fall zu nennen, ich stelle mir vor, ich hätte ein Haus gekauft oder noch besser ererbt und plötzlich stelle ich fest, in diesem Haus spukt es. Wie ist da die Rechtslage? Das kommt darauf an. Sehen Sie, nicht umsonst geht durch die jahrhundertelange Rechtsprechung ein roter Faden. Ich kann Ihnen Entscheidungen zitieren, da werden Sie staunen. Also kommen wir doch zurück auf den konkreten Fall. Ich hätte also ein Haus ererbt. Haben Sie? Nein, ich meine, ich setze den Fall und... Ach so. Ja, da spukt es nun plötzlich und wie kann ich mich dagegen wehren? Wir beschäftigen uns gerne mit den konkreten Fällen und nicht mit fiktiven. Sie meinen, naja, also schön. Sie haben ein Haus, Sie haben kein Haus geerbt. Wir nehmen an, Sie hätten ein Haus geerbt. Ganz recht. Ach ja, natürlich. Ja, da sehen wir doch einfach mal ins Gesetzbuch. Beispielsweise in der allgemeinen geheimen Bündeordnung schon von 1619, also gerade ein Jahr vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, da heißt es ja schon, so einer ein Haus bewohnet, darinnen es umgeht wieder alle Regulae. Gleich, ob es sei ein Schalk oder sonstiges Unwesen, welches er observiert, da mag er getrost ihnen Geistern oder Chimären mit Schaden drohen und sollen andere ihm hierin behülflich sein, dass Sotana Ort rein werde. Denn eines Mannes Haus ist sein eigen in allen Teilen. Woraus Tacite bemerket, dass jener habe jegliche Gewalt über dasselbe samt denen, so es bewohnen, item absonderlich denen, so darinnen umgehen, ohne wirklich in demselben zu wohnen. Sehen Sie, da haben wir das ja schon. Sie können dagegen vorgehen. Nein, Sie wollen doch nicht behaupten, dass das... Wir haben da doch, wir haben das Oldenburgische Regelnbuch von 1869, sehen Sie. Ja, es ist natürlich 200 Jahre später, aber mehr als 200 Jahre später. Aber immerhin, da heißt es... Will der vormalige Eigentümer einer unbeweglichen Sache nach seinem Ableben Besitzansprüche an dieser Sache geltend machen, die den Besitz der rechtmäßigen Erben beeinträchtigen würden? So ist er dazu nur berechtigt, wenn er seine Ansprüche als natürliche Person vertreten kann, sofern nicht vorher gerichtliche Geltendmachung erfolgt ist. Ja, ich muss ganz offen zugeben, das ist natürlich für mich furchtbar kompliziert. Ja, nicht für den Juristen, und der soll Ihnen ja helfen. Ich will Ihnen nur mit all dem beweisen, Sie können gegen Geister vorgehen. Und hier, das ist natürlich das bürgerliche Gesetzbuch, nicht wahr? Da ist ja sogar eine Grundlage zur Klage. Paragraph 1004, Absatz 1, da... Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen. Hier, bitte. Hier ist die Klage gegeben. Meinen Sie wirklich, dass ich also... Wenn Geister vor wie langer Zeit auch immer Verträge abgeschlossen haben und sich an die Verträge jahrhundertelang gehalten haben, indem sie immer wieder gespukt haben, in dieser oder in jener Form, warum sollen sie nicht auch von den Verträgen Abstand nehmen, wenn sie dazu verurteilt werden? Ja, also ich muss sagen, das war mir ganz neu. Ich habe immer gedacht, wir wären also heute viel zu vernünftig, uns noch mit Geistern abzugeben. Ja, was hat denn das mit Vernunft zu tun? Sie können doch nicht mit Vernunft operieren. Geister sind doch mit Vernunft nicht zu fassen, nicht wahr? Wir haben die betreffenden Gesetzesstellen zur Verfügung. Und wir können Geister verklagen und verurteilen. Und dann soll sich mal ein Geist unterstehen, sich nicht danach zu richten. Jana, was tut man dann, wenn er sich nicht danach richtet? Wir müssen seiner habhaft werden. Wir können ja den Gerichtsvollzieher schicken. Wir ordnen einfach Zwangsvollstreckung an. Ja, das ist natürlich ungeheuer logisch. Ja, na ja. Und dann stellen wir die Gerichtsvollzieher auf. Wir können ja warten, bis die Geister kommen. Wir müssen eben mal Nachtdienst einlegen. Das kostet natürlich den Staat unheimliche Summen. Naja, nun mal Schwamm drüber. Reden wir mal vernünftig miteinander, nicht wahr? Ich kann mir vorstellen, wie sehr das Menschen zusetzen würde, nicht wahr? Deswegen würde ich Ihnen gerne helfen. Wir müssen natürlich wissen, um wie viele Geister handelt es sich, denn danach richtet sich ja auch das Streitobjekt, nicht wahr? Ich muss ja irgendwo wissen, wie hoch die Kosten sind. Ich muss ja wissen, was ich Ihnen abnehme, nicht wahr? Oder was ich als Gerichtskostenmarkenvorschuss einzahle. Ja, so geht's ja nicht. Wir wollen mal sehen, Sie sehen zu Hause noch mal nach, wie viele Geister es sind, und dann bringen Sie mir die mal her, nicht wahr? Oder wenn es also ganz schlimm kommt, dann laden Sie mich mal ein, dann komme ich mit meiner Frau zu Ihnen und dann sehen wir uns das mal an Ort und Stelle an. Nehmen Sie mal einen Augenschein, nicht? Wir könnten da ohne weiteres den Dingern zu Leibe rücken. Leib, Geist. Nun, haben Sie sonst noch eine Frage? Nach diesen juristischen Überlegungen wollen wir nun aber mit unserem Lokaltermin nicht länger warten. Wir haben uns mit unserem Mikrofon in ein Haus in der Heide begeben. Sie wissen ja, Hermann Löns, das zweite Gesicht. Ein Heidehaus, in dem es wirklich noch spuken soll. Natürlich ist kein Wort daran wahr, aber es geht uns um den empirischen Beweis. Ich habe es mir also in der kleinen Bauernstube bequem gemacht. Im Herd brennt ein lustiges Feuer und zweifellos ist die Atmosphäre ein bisschen unheimlich. Aber ich habe mich davon überzeugt, dass alle Türen und Fenster gut verschlossen sind, und ich warte nun. Warte darauf, so lächerlich das klingt, dass es spukt. Wie einer, der auszog, das Fürchten zu lernen. Vorläufig rührt sich nichts und ich fürchte mich auch nicht sehr. Da ist eine alte Uhr, da ist ein alter Schrank, mir gegenüber die Tür. Ich muss ehrlich zugeben, einen Augenblick habe ich eben gedacht, die Türklinke hätte sich bewegt. Ja, aber das ist natürlich Unsinn. Der frühere Eigentümer hat das Haus verkauft, weil er angeblich keine ruhige Nacht mehr hatte. Er hörte eigenartige Geräusche, manchmal wie ein Winseln. Gegenstände wurden von ihrem Platz gehoben. Einmal, als er das Zimmer betrat und Licht machen wollte, wurde er von einer Hand berührt. Dann wieder hörte er Schritte. Auch das ist natürlich Unsinn. Vermutlich litt dieser Mann nur an einer allzu regen Fantasie. Wo keiner ist, können auch keine Schritte sein. Trotzdem will ich mal an die Tür gehen und hinaussehen. Es gibt's doch gar nicht. Um Gottes Willen. Aber wieso soll ich eigentlich an die Tür gehen? Das ist doch albern. Wenn da ein Spuk ist, soll er doch reinkommen. Soll er doch reinkommen. Du beschwörst es ja. Der hat doch sicherlich mehr Angst als ich, Blödsinn. Ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen. Es kann sich nur um einen schlechten Scherz handeln. Das war ja in Tegel genauso. Als die Leute noch abergläubisch waren, konnte man sie vielleicht mit sowas ins Boxhorn jagen. Würde ich nicht. Also, meine Damen und Herren, die Lage ist unverändert. Von wegen schlechter Scherz. Ich sitze nach wie vor in meinem Sessel. Raus. Da ist das Herdfeuer, da ist die Uhr, da ist der Schrank, Türen und Fenster sind verschlossen. Ist doch einer hinter der Tür. Ich habe mich vorhin erst bei einem Rundgang durch das Haus davon überzeugt, dass außer mir niemand... Was wollen Sie von mir? Wer sind Sie denn? Fassen Sie mich nicht an! Lassen Sie mich doch los! Was wollen Sie denn? Ich kenne Sie ja nicht. Mir war eben ein Augenblick, als ging die Tür auf. Ich habe Ihnen noch nichts getan. Hilfe! Tatsächlich. Jetzt geht die Tür auf. Hallo, hallo. Nein, das ist doch nicht möglich. Das gibt's doch nicht. Nein, nein. Deutschlandradio Kultur, Sie hörten aus den Archiven. Wir sind am Ende der Sendung und wir hören uns erst im neuen Jahr wieder. Dann mit einer neuen Folge der Serie von Barry Graves, Elvis King. Mein Name ist Michael Groth. Schon jetzt wünsche ich schöne Feiertage. Machen Sie es gut.